1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Doppelleben im Internet. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sich im Internet eine zweite Persönlichkeit aufgebaut haben und somit ein Doppelleben führen im Netz oder die mit Hilfe des Internets ein reales Doppelleben führen. Wer also gerne mit mir darüber sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Wir sind übrigens jetzt die ersten Minuten hier bei 1 Live und bei 1 Festival noch sozusagen unter uns und dann um 7 Minuten nach 1 wird das WDR Fernsehen dazuschalten. Aber ich freue mich jetzt schon auf die erste Anruferin und die erste Anruferin heißt Diana. Diana ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Diana, du führst ein Doppelleben im Internet? Nein, ich führe kein Doppelleben im Internet. Es geht um meinen Noch-Ehemann. Wir haben uns letztes Jahr im Juni getrennt. Und es ist also während der Beziehung, dann hinterher auch schon während der Ehe, mehrfach dazu gekommen, dass ich im E-Mail-Postfach irgendwelche Anmeldebestätigungen von irgendwelchen Fremdgehbörsen oder sonstigen schlüpfrigen Seiten im Internet gefunden habe, wo ich dann auch geschaut habe, wie er sich dann registriert hat. Ja. Ja, und da sucht er natürlich dann das komplett krasse Gegenteil von mir und stellte sich dann als missachteten Ehemann dar. Ne? Also das war also mir gegenüber dann Hohn. Moment, er stellt sich als missachteten Ehemann dar. Bei wem stellt er sich da? Bei den Weibern, also bei den Mädels auch jetzt einfach mal, die da auch. Woher weißt du das? Ja, weil ich in seinem Profil gelesen habe, ne? Achso, du bist dann ins Netz gegangen, richtig. Hast deine Profile gelesen. Genau, richtig. Und konkret, wie hat das formuliert? Also er hat es folgendermaßen formuliert, er sucht halt eben die schnelle Nummer, mehr oder weniger, ne, um halt da sich das zu holen, was in seiner Ehe nicht bekommt. Oh, das ist natürlich hart, wenn man das Ehefrau hört. Hart. Um sich hart, das zu holen, was er in seiner Ehe nicht bekommt. Wie lange wart ihr verheiratet? Also verheiratet waren wir 2 Jahre, insgesamt ein paar, knapp 6. 6 Jahre. Kinder? Nein, Gott sei Dank nicht. So, als du das entdeckt hast, hast du ihn damit konfrontiert? Ja, sicherlich, klar. Ja, und dann, wie hat er reagiert? Hätte er nicht getan. Bitte? Nein, Moment mal eben, bitte. Das ist er gerade an. Das war er gerade. Das war er gerade. Er hört das wahrscheinlich gerade auch, ja. Das ist natürlich sehr krass, aber gut, ist mir relativ egal, ne? Und, Also, er hat, wie hat er reagiert? Also, damals, wo ich noch in Dortmund gearbeitet hatte, hat er dann reagiert, hätte er nicht getan, ne? Hätte er nicht getan. Ja gut, aber irgendwann war die Beweislast so groß, dass du es zugeben musst, oder wie? Ja, hat er definitiv nicht. Ne? Das wurde dann wieder in so einen cholerischen Anfall übergegangen und ja, dann wurde das natürlich wieder rumgebrüllt und rumgeschrien und irgendwann wurde ich dann mit Nichtachtung gestraft und dann wurde das Ganze wieder unter den Tisch fallen gelassen. Ne? Aber du hast es ja, ich habe es gerade so verstanden, du konntest es ihm doch beweisen, oder nicht? Konnte ich es ihm beweisen, aber es war dann heiler Terror hoch 3, ne? Also obwohl du es beweisen konntest, hat er nicht gesagt, ja okay, ich war es und es tut mir leid. Hat er nicht. Das war im Juni letzten Jahres, hast du? Ja, das ist schon weit, weit eher davor. Ne? Ach so. Also da habe ich das dann dementsprechend dann fallen lassen. Und dann zwischendurch, also wir hatten einen sehr, sehr harten Arbeitsalltag und ja, da ist es nun mal klar, dass man die Lust nicht so wirklich ausleben kann, wie man möchte, wenn man 70, 80 Stunden die Woche mal locht, tagsüber und nachts auch noch. Habt ihr zusammengearbeitet? Wir haben zusammengearbeitet, ja. Wir waren zusammen selbstständig. Vielmehr das Gewerbe lief auf seinen Namen. Ich habe quasi bei ihm voll mitgearbeitet. Ach so. Ohne mich wäre dieses Gewerbe nicht möglich gewesen, weil das ein Kurierdienst war und er keinen Führerschein hat. Ach so, verstehe. Also sehr verquickt die ganze Sache. Ja, sehr, sehr verquickt. Was glaubst du denn, wie lange er das schon gemacht hat? Also ich denke, also wenn ich mal zurückdenke, also 2004 war das erste Mal, wo ich ihn erwischt habe. Das ist lange. Das ist lange. Das ist sehr lange. Also wir haben uns im Juni letztes Jahr schon getrennt, beziehungsweise im Juli. Ja, also was er jetzt macht, das ist mir relativ egal, auf Deutsch gesagt, nur es nervt mich, ne? Weil es nur noch ein paar andere Angelegenheiten. Also achso, ihr seid nicht definitiv getrennt, da gibt es noch... Wir sind definitiv getrennt, doch. Doch. Aber er ruft dann eventuell an, so wie gerade. Er ruft jetzt an, ich denke mal, er wird es gehört haben, weil er nachts irgendwie so Zeitungen austrägt oder was. Ne? Ja. Ich denke mal, er wird es gerade gehört haben. Ja. Ich denke mal, es war seine Nummer und nachts um die Uhrzeit rufen wir sonst keine Ahnung. Gab es denn zum Schluss, als ihr euch dann getrennt habt, zumindest da von ihm so ein Bekenntnis, dass er eingestanden hat und dass ihm das leid getan hat? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also mal, ich bin auch ganz ehrlich, es war vielleicht von mir nicht die feine englische Art, wie ich gegangen bin. Er war auf Montage mehr oder weniger im Frankfurter bzw. Stuttgarter Bereich unten. Und weil unsere ganze Beziehung mehr oder weniger von Streit und einer Eskalation geprägt war, habe ich dann quasi, wo er weg war, meine Klamotten gepackt und bin gegangen. Ach so. Ja, sang und klanglos. Sang und klanglos, habe meine ganzen Klamotten da gelassen und er sitzt bis heute auf meinem Brocken und ich sitze in meiner Wohnung ohne Möbel. Ja, oh ja, das hört sich nicht gut an. Nee, nicht wirklich. Das hört sich gut an. Das heißt, das Internet, ja, kann man sagen, ist indirekt mit Schuld, dass das alles kaputt gegangen ist, aber offensichtlich war eure Ehe ja vorher auch schon ziemlich zerbrochen, sonst wäre er solche Wege nicht gegangen. Das definitiv, also ich sag mal, vielleicht, also mal so, er hat immer von mir das krasse Gegenteil im Internet gesucht, ne? Klein, blond, großer Busen, etc. pp. Ich bin halt groß, bin fast 1,80 groß, ne? Ja. Bin relativ stämmig und bin eine Brünette. Und du kannst, du weißt natürlich nicht, wie oft es dann zu realem Sex gekommen ist. Also ist gar nicht, nein, kann gar nicht. Also ein Treffen zwischen ihm, also definitiv nicht, ne? Ach so, da hatte er gar nicht die Gelegenheit zu. Ach so, das war einfach nur auf der Cyber-Ebene. Richtig, auf dieser Cyber-Ebene. Aber das hat letztendlich schon gereicht, weil ich bin dann meine Fremdkind fängt den Kopf an. Definitiv. Ja, vor allen Dingen war es ja auch eine große Kränkung für dich, wenn er da schreibt, ich suche, wie hat er es formuliert, weil was er in seiner Ehe nicht bekommt? Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht mehr, weil das schon ein bisschen länger zurücklag, aber das war also definitiv so, dass er dann, ich weiß nicht, ob es nur rein interessenhalber von ihm war oder ob es irgendwie, ne, aber ich sag mal, er hat mich so, wie ich jetzt aussehe, hat er mich damals schon kennengelernt. Ja, ja. So, und wenn ihm das irgendwie nicht gepasst hätte, hätte er es entweder von Anfang an sagen sollen oder es bleiben lassen sollen, ne? Und er hat mir irgendwie auch fast der kompletten, ja, wie soll ich das sagen, im Laufe der Beziehung oder eher auch irgendwie immer das Gefühl gewesen, als wenn ich ein Stück Dreck wäre. So habe ich mich gefühlt teilweise. Ne? Arbeiten, wenn es mal soweit ist, der Beine bereit machen, das war's dran. Mann. Diana, dann hoffe ich, dass du da doch jetzt bald ganz rauskommst und dass du wieder auf die Füße kommst. Ja, ich hoffe es auch. Ne? Und wünsche dir alles Gute, dass nicht wieder so etwas passiert demnächst. Ja, vielen Dank. Alles Liebe, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, danke. Tschüss. So, liebe Leute, jetzt machen wir ein paar Sekunden Pause und warten auf die Zuschauer vom WDR-Fernsehen. Meine Lieben, jetzt hoffe ich, dass wir die Fernsehzuschauer vom WDR Fernsehen auch da haben. Die sind da. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir bitten um Entschuldigung, dass wir im Fernsehen ein bisschen später sind. Es gab eine Verzögerung heute im Abendprogramm und daher sind wir ein bisschen später. Also, wir haben ein Thema heute Nacht hier bei uns und das Thema heißt Doppelleben im Internet. Folglich möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die ein solches Leben, Doppelleben führen, die ja, die sich im Internet eine zweite Persönlichkeit aufgebaut haben und somit dann ein Doppelleben durchziehen oder die mit Hilfe des Internets ein reales Doppelleben führen. Also wenn ihr davon betroffen seid, wenn ihr sowas gemacht habt, wenn ihr es macht vielleicht oder wenn ihr, ich sag mal, in Anführungszeichen Opfer oder auch nicht in Anführungszeichen Opfer von dem Doppelleben eines anderen Menschen seid, das er im Internet führt, dann meldet euch 0800 220 5050, die kostenfreie Telefonnummer, oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer in die Mail zu schreiben und versucht eure Mail, wenn es geht, relativ kurz zu fassen, dann kann sie schneller bearbeitet werden. So, es geht los mit Julia und Julia ist 26. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Julia. Schön mal mit dir hier zu sprechen. Ich höre dich immer im Fernsehen und jetzt geht's mal. Ich freue mich, dass du da bist. Sehr nett. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das ist gleich vergessen. Ja, zu dem Thema Doppelleben im Internet. Führst du sowas? Machst du? Hast du ein Doppelleben im Internet? Ja, also mich kann man im Internet buchen unter Escort-Service und ja, deswegen ist das mein Doppelleben und im realen Leben bin ich Studentin und ganz solide und... Was studierst du im normalen Leben? Also Sozial- und Kulturwissenschaften. Also was ganz Seriöses. Sozial- und Kulturwissenschaft. Genau. So, und im Internet bietest du dich an, als, ja, darf ich sagen, als Hure? Ja, wenn man es derb ausdrücken möchte, ja. Ja, ich habe gelernt von den Mädels, dass die Mädels nicht beleidigt sind, wenn man sie Hure nennt. Nee, also es ist jetzt für mich nicht als Prostituierte in dem Sinne, aber man könnte es so bezeichnen. Aber Das heißt, das Internet ist für dich so eine Schaltstelle. Erzähl mal ein bisschen, wie das funktioniert. Ja, also bei mir gibt es halt ein Profil. Also ich bin halt in zwei Agenturen und mit Bildern und eine Setkarte daneben. Und eine Setkarte, das heißt mit so vielen Bildern von dir? Genau. Mit verschiedenen Fotos, allen Positionen? Ja, man zeigt ein bisschen die Figur. Also das kann man eigentlich gestalten, wie man möchte. Ja. Und daneben steht dann halt die Maßen, was man macht sexuell und dann rufen halt die Männer an und dann ruft mich die Agentur zurück, ob ich kann und ja, dann kommt es halt zum Treffen und das sind halt... Genau, und dann kommt es zu einem realen Treffen, also es ist jetzt kein Treffen per von Kamera zu Kamera, von Cam zu Cam oder so. Nee, das ist schon real. Das ist dann real. Genau. Ja, und dann ist es halt auch immer aufregend, weil man weiß halt nicht, wer einen dann erwartet, aber... Ja. Wo findet dieses Treffen statt? Also meistens in Luxushotels. Ach so, immer irgendwo an einem neutralen Ort. Also nicht bei dir zu Hause? Nee. Also auch nicht in irgendeinem Club oder so? Nee, das ist meistens im Hotel oder gegebenenfalls im Restaurant auch. Das heißt, die Agentur, die dazwischen geschaltet ist, die organisiert das. Die sagt, Julia oder wie immer du da auch heißt, das Treffen findet heute Abend um 19 Uhr im Hilton in der und der großen Stadt statt. Und der Herr ist erkennbar da und daran, oder wie? Also entweder die geben mir die Hotelzimmernummer durch. Ach so, dann gehst du gleich aufs Zimmer. Genau. Ist oder denn halt an der Lobby, aber meistens ist es halt im Hotelzimmer dann direkt. Und ist dann der Typ schon da oder bist du die Erste im Zimmer? Nee, er macht dann halt die Tür auf und es ist halt immer, wer ist da jetzt? Und es ist halt ein bisschen aufregend, wer ihn jetzt erwartet. Und das heißt, meistens ist es schon positiv, weil es halt gepflegte Geschäftsmänner sind. Das heißt, da kann Adonis stehen, da kann aber auch das Grauen dich erwarten. Ja. Weil theoretisch? Ja, theoretisch schon. Gab es schon mal einen Moment, wo die Tür aufging und da war so ein Typ, wo du dachtest, nee, da... Erbreche ich mich, das geht nicht, ich gehe wieder. Ja, gab's auch schon. Gab's schon? Wie sah der aus? Ja, der hatte halt so die Haare nach hinten länger, ganz schleimig und sah halt auch nicht so gepflegt aus. Und dann habe ich gesagt, ich habe mich vertan, sorry. Ach so, du hast dann eine kleine Notlüge vorgeschoben. Genau. Und weg warst du. Ja, und das ist mir auch wichtig, also dass man halt auch nicht dazu gezwungen wird quasi. Und wie lange macht Julia das schon? Also ich mache das jetzt mittlerweile ein Jahr und habe auch ganz gut verdient in diesem Jahr, was ich jetzt mit einem normalen Nebenjob nicht verdient hätte. Wie viel Mal machst du das im Monat oder in der Woche gar? Ja, also jetzt sind halt Semesterferien, jetzt habe ich halt wieder mehr Zeit. Und also es kommen halt viele Anfragen, nur manchmal kann ich sie halt nicht annehmen, weil ich halt mit Freunden gerade unterwegs bin. Da sag mal so einen Durchschnittswert im Monat. Also im Monat so um die 5 bis 6. Ah ja. Und was kostet dann so ein Abend? Oder also wie? Es fängt bei 250 die Stunde an, aber man muss halt die 30% der Agentur abgeben. Und so das kann bis zu 5 Stunden dauern, kann auch mal ein 24-Stunden-Date sein. Das gibt es auch. Am Wochenende hatte ich auch schon mal. Dann kostet das ja für den Kunden eine Mörderkohle, ne? Wenn der ein ganzes Wochenende mietet oder 24 Stunden allein, ist ja schon viel. Ja, aber es wird dann halt immer, also es fängt dann 250, es wird dann aber je mehr Stunden quasi günstiger. Also wenn ich dich jetzt buchen würde für 12 Stunden, was würde es kosten? So 1600. Boah, das ist natürlich heftig. Das ist natürlich wahnsinnig. 30% bekommt die Agentur, den Rest kriegst du. Das ist dann ja immer noch gutes Geld. Ja, sicher. Also reichlich viel Geld. Ja. Wie bist du damals drauf gekommen? Damals, also vor einem Jahr. Ja, es hat mich irgendwie schon immer gereizt und ich mag halt Männer, ich mag Sex und also ich bin halt auch so eine kleine Prinzessin, die auch ganz gerne verwöhnt werden möchte. Ja, das ist halt im Gegensatz zu meinem realen Leben, weil ich bin schon ziemlich bodenständig eigentlich und das ist halt auch immer eine ganz gute Flucht so. Ja. Das ist halt irgendwie ein Doppelleben, genau. Ein schönes Doppelleben und apropos Doppelleben. Das ist aber auch nicht die Realität. Wenn man Doppelleben sagt, heißt das ja in der Regel immer, dass dieses Doppelleben geheim ist. Ist das komplett geheim? Wissen deine Menschen, deine Verwandten, Freunde, wissen die alle nicht Bescheid? Nee, die wissen nicht Bescheid. Also ein guter Freund von mir, der weiß das, aber sonst weiß das keiner. Und also eine Freundin von mir, die weiß das noch, weil die das halt auch macht. Ja. Aber sonst weiß das halt keiner. Und deine Eltern auch nicht? Nee, um Gottes Willen. Die würden wahrscheinlich aus allen Wolken fallen. Ja, wahrscheinlich. War es am Anfang, also die ersten Male, war das nicht doch eine große Überwindung, das zu machen? Ja, aber eher so im moralischen Sinne, ob ich das, also ich weiß halt, was es heißt, fürs Geld zu arbeiten. Mhm. Und das ist dann halt, was man an einem Abend verdient, ne? Hat man vielleicht in einem Monat verdient mit anderen Jobs. Ja. Ich bin halt ein moralischer Mensch eigentlich, aber dann denke ich mir auch so, ja, also ich bekomme halt sonst keine Unterstützung und ich muss auch gucken, wie ich bleibe. Ja. Ich meinte es auch in dem Sinne, ist dir das schwer gefallen, das erste Mal für Geld mit einem Mann Sex zu haben? Also schwer direkt nicht. Nee, eigentlich nicht. Kannst du dich, ja, wahrscheinlich ja, an den ersten Kunden oder Freier, wie du das auch nennen magst, erinnern? Eigentlich nicht mehr so. Nicht mehr? Ehrlich nicht? Ich dachte, der wäre dann für immer so eingebrannt in deiner Erinnerung. Nee, weil ich glaube, wenn man so darüber viel nachdenkt, dann ist das, glaube ich, auch falsch. Also ich. In der Tat, wirklich, du weißt nicht das allererste Mal vor einem Jahr, wer das war? Ja, doch. Also ich weiß noch, es war ein Geschäftsmann, der kam, glaube ich, aus Italien. Mhm. Und der hatte auch 4 Stunden. Also, und es war tagsüber. Also ich musste irgendwie um 14 Uhr da sein. Das weiß ich noch. Aber dass ich da jetzt so lange darüber nachdenke. Mhm. Und das ist auch jetzt, wenn ich jetzt Aufträge habe, dann ist das für mich diesen Abend und am nächsten Tag habe ich das auch schon wieder teilweise vergessen, weil... Ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich gehe davon aus, dass du keinen Freund hast. Nee, ich habe keinen Freund. Was ist, wenn du dich jetzt mal in deinem normalen Leben verliebst? Was dann? Ja, dann würde ich das aufhören. Natürlich. Ist das eine klare Sache? Ja. Würdest du es ihm sagen und aufhören oder würdest du aufhören und schweigen? Aufhören und schweigen. Ja. Könntest du, ich habe schon oft gehört von Mädels, die das machen, die sagen, wir können, ich kann mir gar nicht vorstellen, da wieder so schnell rauszukommen und dann, weiß ich, für 15 Euro oder für 10 Euro Kellnern zu gehen oder so. Wäre das für dich denkbar? Ja, also ich habe ja noch einen Nebenjob auch nebenbei. Was machst du noch? Also ich arbeite in einem Altenheim an der Rezeption. Und auch noch? Ja, weil... Warum machst du den Job dann auch noch? Ja, das mache ich halt, um auch so das Bild zu wahren, weil wenn ich jetzt gar nicht nebenbei arbeiten würde, was meine Freunde jetzt nicht wissen würden, dann wäre es auch ein bisschen unerklärlich, wie ich alles irgendwie finanzieren könnte. Genau. Du verdienst viel Geld, da kommt eine ganze Menge Kohle im Monat. Wir reden über mehrere tausend Euro netto sicherlich, die du in der Hand hast. Ja, es ist halt wirklich immer unterschiedlich. Okay, klar. Aber für einen Student ist das natürlich schon eine gute Kohle. Verballerst du das Geld oder sparst du? Also ich spare eigentlich nicht und ich gebe es auch für Luxusgüter dann aus, weil... Das heißt, das fällt schon nach außen auf, dass du irgendwie Kohle haben musst, ne? Nur vom Altenheim-Job kann man das nicht finanzieren. Nee, also und deswegen, also in der Uni, also ich habe zum Beispiel ein Prada-Portemonnaie geschenkt bekommen, das habe ich dann auch extra in der Tasche, damit jeder sieht, dass ich ein Prada-Portemonnaie habe und... Zum Klischee würde jetzt passen, stelle ich mir gerade vor, dass du auch noch einen kleinen Sportwagen fährst. Nee, also ich brauche kein Auto, weil ich wohne halt in der Stadt. Und aber ich habe eine Perserkatze, die sieht ziemlich luxuriös aus und das habe ich mir mal gegönnt. Weil siehst du, das meine ich. Könntest du das von heute auf morgen sein lassen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ja. Also man gewöhnt sich. Das ist die Gefahr, das ist wirklich die Gefahr. Was ist denn dein berufliches Ziel, wenn du dein Studium fertig hast? Also ich würde ganz gerne, weil ich war schon dreimal in New York, da irgendwie ein bisschen zu arbeiten, 1 oder 2 Jahre und dann würde ich auch wieder zurückkommen und meine Doktorarbeit vielleicht schon. Ah ja. Das ist natürlich schon sehr schräg, ne? Wenn die Frau Doktor dann im Hotel empfängt, im Luxushotel empfängt, dann wahrscheinlich nicht mehr. Nee, dann wahrscheinlich nicht mehr. Nee, nee. Stichwort, ich hoffe, dass ich das, ich frage dich mal obligatorisch, ich hoffe, dass wir das schnell beendet haben, das Thema. Du schützt dich doch hoffentlich jedes Mal. Ja, natürlich. Das verlangen die Männer auch nicht, dass du ohne? Nee. Also ich küsse auch nicht mit Zunge, weil das ist für mich privat. Mhm. Und aber da ist alles geschützt. Hast du bei diesem, du machst das ein Jahr, hast du in diesem ein Jahr während deiner Arbeit als Edelprostituierte, sage ich mal, einen Orgasmus schon mit einem Kunden gehabt? Ja, hatte ich auch schon. Ja. Mhm. Ist das okay? Ja, also ich mache es halt auch gerne. Und ach, wenn das ein guter Kerl ist und du den attraktiv findest, dann, ja, dann bist du auch diesbezüglich dabei. Ja, ja, warum nicht? Ja. Ja, früher hörte man auch mal so, ist so Ehrensache der Frauen, dass sie dabei nichts empfinden, aber hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen geändert. Mhm. Ja. Nee, und ich wollte auch einfach mal ein bisschen für meinen Berufsstand einstehen, weil also ich glaube schon, dass es auch viele intelligente Frauen machen. Absolut. Absolut. Dass man das nicht immer so abstempeln sollte. Aber hallo, ich glaube, dass manch eine hochintelligente und hochgebildete Frau in diesem Bereich arbeitet und manch einer von Socken wäre, wenn er das erfahren würde, was die Frau vielleicht nebenher noch macht. Mhm. So wie bei dir. Ja, weil ich mache es ja irgendwie, betrüge ja keinen oder... Nein, ich sage das auch nicht kritisch. Das ist deine Entscheidung. Wenn du das für dich und dein Leben hinbekommst, dann muss man das akzeptieren und annehmen, wie es ist. Ja, und ich habe auch in der Zeit super nette Menschen kennengelernt und da ist nichts Negatives irgendwie. So, Julia, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ja. Ich glaube, die Aufregung war ganz schnell weg, ne? Die anfängliche Aufregung. Ja, ein bisschen aufgeregt. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir, dass du, wenn du da raus willst, dass du auch dann wirklich den Absprung schaffst. Ja. Und unbeschadet dann in ein anderes Leben, in eine andere Karriere dann reinkommst. Ja, ich denke. Alles Gute. Und weiter so mit der Sendung. Vielen Dank. Okay, tschüss. Bis dann, tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch. Wenn ihr gerne mit mir über das Thema Doppelleben im Internet reden wollt, das gerade war ja so... Ja, ein aus dem Internet hergeleitetes Doppelleben. Manche leben ja im Internet wirklich ihr eigenes Leben, konstant im Internet. Sind sie andere Persönlichkeiten, schlüpfen in Rollen, geben sich als andere Menschen aus und so weiter. Wenn ihr das tun solltet, betroffen seid und gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, Sabine. Sabine ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Sabine. Hallo. Doppelleben im Internet. Ja, ja. Ist das bei dir? Ich bin auch ganz aufgeregt, wie meine Vorrednerin. Ja. Ich bin seit knapp 2 Jahren im Second Life. Ah, Second Life. Das war großes Thema vor 1,5 Jahren mal in allen Medien. Vielleicht erklärst du es doch nochmal den Leuten, die es vielleicht nicht so ganz mitbekommen haben. Was ist Second Life? Ich versuche es zu erklären. Es ist eigentlich wie eine eigene Welt, kann man sagen. Es sieht auch eigentlich so ähnlich aus wie im realen Leben mit den Einschränkungen, die halt so ein Computer, eine Computerplattform hat. Ja. Man kann sich dort eine Identität aufbauen, die ja wie immer geartet sein kann. Man kann aussehen wie ein Mensch, man kann versuchen auszusehen wie man selber. Man kann ein Monster sein, ein Vampir, ein, keine Ahnung. Es gibt dort verschiedene Rollenspiele, verschiedene Welten. Ja. Die ganze Welt ist im Grunde aufgebaut von den Leuten, die dort spielen, ja, in Anführungsstrichen. Das heißt, es wird nichts vorgegeben, es gibt keine Level, keine Aufgaben, kein gar nichts, sondern es ist halt alles frei wählbar und bestimmbar. Also ganz, und ganz jeder bestimmt sein eigenes Second Life. Genau, und man kann auch in eine Person des anderen Geschlechtes eintauchen, man kann sich kreieren, wie man will. Man kann ein Drache sein, man kann ein kleines Tier sein, genau, man kann sich, wie man auch immer möchte, gestalten. So, und das, ist eigentlich unbegrenzt. Das Absurde ist ja, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, vor einem Jahr oder 1,5 Jahren konnte man lesen, dass es so sei, dass man mit realem Geld, also mit Euro oder mit Dollar, Grundstücke in dieser künstlichen Welt kaufen konnte. Das ist immer noch so. Ja, also das ist reales Geld. Das ist natürlich vom Preis her nicht zu vergleichen mit dem wirklichen Leben, aber es sind schon Summen, die da zusammenkommen. Ja, also für mich stimmt das auch so. Ich habe da auch ein kleines Stückchen Land, weil bestimmte Einschränkungen hat man. Man kann auch ganz, man kann theoretisch auch ganz ohne Geld dort sein. Du hast auch ein Stück Land in dieser Kunstwelt. Ja. Wie viel hast du dafür bezahlt? Das zahlt man monatlich. Und das ist im Moment, also im Moment zahle ich da so um die $20 im Monat. Und das geht dann an diejenigen, die das betreiben, ja, oder die das installiert haben, ja, das ganze Ding. Ja, das ist allerdings sehr günstig. Also das ist sozusagen mit fast das Niedrigste, was man haben, ja, kann. Es geht ja so, geht's nicht, es geht mehr, ja sogar so weit, dass auch reale Firmen Werbung machen, ne, in dieser künstlichen Welt. Das stimmt, das stimmt. Also es gibt so, die größeren Firmen haben dort teilweise ganz eigene DIMMs, nennt man das. Das sind immer so bestimmte Bereiche, ja, in denen man sich halt befindet, weil alles ist so aufgeteilt, immer in bestimmte Größenbereiche. Und die haben teilweise richtig große Bereiche, wo man dann halt auch entweder Sachen kaufen kann oder, ja, sich einfach informieren kann. Das ist eben ein Unterschied. Weißt du, wie viele Menschen weltweit in dieser künstlichen Welt aktiv sind? Ah, das weiß ich jetzt auswendig gerade nicht so, aber ich glaube, das sind mehrere Millionen angemeldet. Mhm, ja. Aber die sind halt nicht immer alle online. Online sind meistens so um die 40.000, 50.000, 60.000. Jetzt können wir uns mal so grob vielleicht ein Bild machen, was das ist. Du, Sabine, bist also auch angemeldet in dieser künstlichen, genau, Cyberwelt, sage ich, ja, jetzt mal. Welche Identität hast du dort angenommen? Wer bist du? Ich bin dort eigentlich ich. Also ich bin eigentlich eine Ausnahme. So. Die allermeisten anderen stellen sich irgendwie anders dar. Aber für mich ist es ganz wichtig, dort zu erscheinen, so wie ich eigentlich bin. Achso, du bist eine Frau, also eine Frau? Ich bin eine Frau und meine Figur, also man hat dort halt eine Figur. Diese Figur nennt sich Avatar und die sieht bei mir, ich habe halt versucht, die möglichst genauso zu machen mit den Möglichkeiten, die man halt hat, ja, wie ich selber halt aussehe. Ja. So, das ist ja nur wirklich ein absolut klassisches Doppelleben im Internet. Du hast ein reales Leben als Sabine hier auf, ja, unserer Erde. Darf ich fragen, in welchen Verhältnissen du lebst? Hast du einen, ja, Mann, klar, Kind? Also ich bin 45, hast du, glaube ich, eben schon, genau, gesagt. Ich bin noch, oder ja, ich weiß nicht, ich bin verheiratet. Das, ja, ist im Moment alles ein bisschen in der Schwebe. Kinder? Weil ich habe einen Sohn, der ist 7 Jahre alt. Ja. Das ist halt für unsere Ehe war schon, bevor ich in Second Life gegangen bin, sehr stark am Kriseln. Es war auch mit einem Grund, warum ich in Second Life gegangen bin. Lass uns das gleich mal vertiefen. Mich würde interessieren, wie viele, ja, Stunden am Tag du in Second Life bist. Das ist unterschiedlich, weil bei mir ist das so, dass ich eigentlich, also ich würde mich selber als suchtabhängig bezeichnen, aber nicht so sehr von dem Second Life selber, sondern für mich ist halt wichtig, mich dort mit einer bestimmten Person zu treffen. Und wir treffen uns dort täglich, so, mehrere Stunden. Das sind manchmal 4, manchmal 6, es können aber auch 12. Es gab auch schon 20 Stunden. Also du triffst dich in dieser Kunstwelt mit einer anderen Person. Ja. Ist diese Person eine männliche Person? Ja, ja. Und was machst du dann mit dieser männlichen Person in der Kunstwelt? Ich habe ja eben schon erklärt, die Welt wird eigentlich gestaltet von den Leuten, die dort online sind. Und wir gestalten da auch unseren Teil mit. Wir bauen Dinge, das sind halt 3D-Objekte, die auch noch mit kleinen Programmen sozusagen in Anführungsstrichen belebt werden. Das heißt, man belegt diese Objekte dann mit kleinen Programmen, sodass die eine Funktion haben können. Ich unterbreche dich. In unserem Fall sind das, also aktuell, ich habe da schon verschiedene Sachen gemacht, aber aktuell bauen wir gerade Pistolen. Das ist so ein bisschen, klingt so Handfeuerwaffen. Ihr klingt baut? So ein bisschen komisch, ist aber ganz spannend, weil warum, man halt warum baut ihr programmieren die? Muss. Entschuldigung? Warum baut ihr die? Für mich und diesen Mann ist das halt der Großteil von dem, was für uns dort halt Spaß macht. Das heißt, die müssen gebaut werden, da müssen Texturen für erstellt werden in einem Grafikprogramm. Wie bizarr, wie abgefahren. Die müssen animiert werden. Schau mal, was ist denn da nur toll dran, sich damit zu beschäftigen, wie man Pistolen in einer künstlichen Welt baut? Warum? Baut doch ein schönes Haus oder eine Landschaft. Das ist nicht so anspruchsvoll. Also für mich ist in dem Zusammenhang das anspruchsvoll, also der Schwierigkeitsgrad, das zu bauen, ist halt bei Pistolen extrem aufwendig, weil wir versuchen, das relativ detailgetreu zu machen. Das muss man aus einzelnen Bausteinen machen und okay, das ist halt relativ aufwendig. Wie kommunizierst du mit dieser Person? Sprichst du mit der, ja, oder chat oder tippst du nach? Das kommt immer ein bisschen drauf an, in welcher Situation wir gerade in unserem realen Leben sind. Das heißt, sind Leute um uns rum, dann sprechen wir halt nicht. Aber wenn wir beide gerade alleine zu Hause sind, dann sprechen wir nicht. Das heißt, das ist so ein Programm, da hast du so ein Ding um wie ich jetzt hier, so eine Art Headset. Genau. Und dann kannst du auf Deutsch oder auf Englisch mit der Person reden? Deutsch und Türkisch. Auf Deutsch und Türkisch. Und weißt du, wo diese Person real lebt? Ja. In der Türkei? Nein. Nein, in Deutschland. Reizt es dich? Nein, ist ja egal. Muss ich das sagen? Nein, überhaupt nicht. Nein, du, okay, reizt es dich, in diese Person mal real zu treffen? Habe ich schon. Hast du auch schon? Ja. Weiß dein Mann von all dem? Mein Mann weiß das alles, ja. Der weiß das alles? Ja. Und ja, du hast gerade schon eine Andeutung gemacht, dass die Ehe nicht so dolle ist. Ja, also es ist so, dass mein Mann unter der Woche in einer anderen Stadt arbeitet und am Wochenende nach Hause kommt, weil wir auch ein Kind gemeinsam haben. Unsere Ehe ist nicht wirklich beendet, aber ist auch nicht wirklich am Leben. Es ist halt mehr so eine Sozialgemeinschaft, würde ich sagen, im Moment. Und mein Mann, das muss ich ihm schon hoch anrechnen, er lässt mich zumindest nicht so richtig im Stich. Ich habe ja eben schon angedeutet, ich empfinde mich selber als suchtkrank. Das hast du gesagt. Du hast ich muss dich mal ein bisschen mal unterbrechen, Sabine. Du hast ein Kind, sagst du. Ja. Wenn du da aber bis 10-12 Stunden vor dem PC sitzt, wer kümmert sich um das Kind, wenn dein Mann auch nicht da ist? Also ich versuche, mein Kind nicht zu vernachlässigen. Das heißt, wenn mein Kind zu Hause ist, bin ich selten online oder nicht so viel online, sag ich mal so. Aber das Kind ist doch sicher öfters zu Hause mit 7? Der geht zur Schule und ist dann noch also in so einer offenen Ganztagsschule, also ist bis nachmittags nicht zu Hause. Ja. Und ich bin auch oft nachts online. So, jetzt hast du zweimal etwas ganz Wichtiges gesagt, wo ich ganz, ganz große Ohren bekommen habe. Mhm. Nämlich, du hast gesagt, ich fühle mich süchtig. Ja, ich fühle mich genauso süchtig wie ein Alkoholkranker oder ein Drogenabhängiger. Ich finde das auch, also so faszinierend das im ersten Moment ist, wenn jemand das so erzählt. Ja. So beängstigend finde ich es auch, weil man natürlich komplett aus der Welt flieht in solche Sachen. So ist das. Es ist auch so, dass ich mich selber nur wirklich lebendig empfinde, wenn ich online bin. Also das, was ich im Realen mache, ist für mich nur noch so Beiwerk. So, und das ist ein ganz schlimmer Satz, den du da gesagt hast. Ein ganz erschütternder Satz sogar. Also ich versuche das ehrlich zu sagen, weil das... Es ist eine komplette Weltflucht, ne, was du da betreibst. Ja. Es ist ein Eintauchen in eine Fantasie, die mit Realität nichts zu tun hat. Ein kleines bisschen schon, weil diese Person, mit der du da kommunizierst, eine reale Person ist. Ja. Das ist das einzig eventuell Reale an der ganzen Sache. Aber hast du die Hoffnung, dass du diesen Mann real vielleicht mal mit dem mal zusammen sein könntest? Sagen wir mal so, ich hatte diese Hoffnung, oder nein, ich hatte diese Hoffnung eigentlich nicht wirklich, aber der Wunsch ist immer da, der ist auch jetzt da und das ist auch der Grund, warum ich damit nicht aufhören kann. Also. Aber du könntest doch sagen, hier, pass mal auf, ich gebe dir jetzt meine Handynummer, wir klinken uns aus Second Life raus, das ist eine Sache von gestern und wir telefonieren miteinander und versuchen in realen Kontakt zu kommen. Also ich habe ja gesagt, ich habe diesen Mann schon getroffen. Hm. Wir haben auch versucht, darüber zu reden. Und das war auch am Anfang so, dass wir gesagt haben, okay, wir bleiben irgendwie so in Kontakt. Hm. Es gibt ja Möglichkeiten. Also davon abgesehen, Handynummer und so habe ich natürlich alles, weil ich habe ja gesagt, wir haben uns schon in real getroffen. Ja. Diese Dinge sind alle da, aber er ist genauso abhängig wie ich. Allerdings ist die Motivation noch ein klein bisschen anders für mich. Steht wirklich als allererster Vordergrund dieser Mann und dann als zweites eben unser gemeinsames Bauen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, wir tauschen uns halt auch gedanklich sehr viel aus. Habt ihr auch Sex im Second Life miteinander? Irre. Schweres Thema. Also das ist ein, zwei, dreimal vorgekommen, aber das ist nicht so... Mhm. Ist nicht so für uns, ist nicht also, wirklich ein wichtiges Thema, aber ich kann nicht sagen, dass dieser Erotikfaktor, der da irgendwo mit reinspielt, nicht da ist. Sabine, ja. Ich finde, da schrillen jetzt alle Alarmglocken bei dem, was du gesagt hast. Ich finde, dass du da was unternehmen musst. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich schon seit gut einem Jahr in Therapie bin, deswegen auch schon versucht habe, eine stationäre Klinik, also so einen stationären Klinikaufenthalt zu bekommen, weil meine Therapeutin halt sagt, so geht's nicht mehr weiter. Ja. Es ist allerdings schwer, weil das auch nicht offiziell als Suchtkrankheit anerkannt ist und der erste Antrag auf eine Klinik an stationären Aufenthalt ist abgelehnt worden. Also ich habe mich gerade noch vor der Sendung noch ein bisschen schlau gemacht und ich habe da durchaus auch andere Sichtweisen gehört und gesehen. Ja, manche Leute erkennen das auch an, aber so offiziell ist es falsch. So, ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin darüber sprichst. Da musst du jetzt ein Fachgespräch ran. Ich finde, dass du dringend was machen musst, sonst frisst diese künstliche Welt deine Seele auf. Mhm, die Sorge habe ich. Ja, womöglich. Ja. Sabine, du legst auf und wirst von Anja, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay. Alles Weitere macht ihr beiden Mädels dann im Hintergrund. Okay, alles klar. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ja. Doppelleben im Internet. Hier ist Marc, 20. Hallo Marc. Hallo Domian. Hallo Marc, was machst du? Ich führe ein Doppelleben und zwar im Gay Shed. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Achso, Entschuldigung. Ja, ich habe eine etwas kaputte Stimme jetzt vom Karneval auch. Viel gefeiert. Also, ja, genau. Ja. Ein Doppelleben also, im Gay Chat. Ja, im Gay Chat. Erzähl mal, wie geht das? Ja, also ist ein ganz normaler Chatroom, in dem ich drin bin. Und also da gibt es jetzt kein Treffen oder sonstiges, sondern es geht sich einfach nur um Webcam, also sprich Cybersex. Achso, du hast so eine kleine Kamera zu Hause an deinem PC? Genau. Und die anderen Jungs, mit denen du Kontakt hast, auch? Auch, genau. Das sind keine Professionellen, mit denen du dann Kontakt hast. Nee, nee. Also das sind Jungs wie du und alle anderen. Ich und... So, dann habt ihr beiden Kontakt miteinander. Ihr seht euch dann auf einem kleinen Bildschirm im PC? Genau. Und dann? Ja, dann wird halt, sag ich jetzt mal, getanzt. Getanzt? Ja. Wie getanzt? Du tanzt vor der Webcam? Ja, Lapdance oder sonstiges. Also, und Selbstbefriedigung halt. Ach so, das läuft immer auf Sex hinaus. Genau. Ja, jetzt kein Sex beim Treffen, sondern halt nur Sex vor der Kamera. Genau, also du onanierst vor der Kamera und der andere onaniert auch vor der Kamera. Genau. Und das guckt ihr euch gegenseitig an und hornt euch so hoch. Ja, so würde ich das mal sagen. Wie ist das? Gibt es da eine Sprechverbindung auch oder musst du tippen? Musst du deine Texte eintippen? Also Text, beziehungsweise dass man sich unterhält, ist nur über den Chatroom selber, also sprich über Tastatur. Über Tastatur. Mhm. Also kein Ton, das ist also dann noch so ziemlich anonym, außer halt vom Aussehen her. Ja. Ich stelle mir gerade kompliziert vor, wenn man tippt und onaniert gleichzeitig. Ja, das ist halt dann beim Onanieren halt nicht so, dass man dann noch so viel schreibt. Ach so, ja. Da geht's ja nicht mehr so sehr ums Schreiben, sondern ums Gucken. Genau. Ja. Ja. Mein Problem ist es halt nur, dass ich seit 4 Jahren in einer Beziehung bin. Mit meiner Freundin. Ach so. Ach so. Jetzt wird's ja immer heißer. Das heißt, du lebst im normalen Leben, bist du hetero? Ich bin, ja, heterobi, sag ich jetzt mal. Hast du denn im realen Leben schon mal was mit einem Mann gehabt? Nein. Nee. Also ich finde, es tönt mich an, das zu sehen, aber selber würde ich es eigentlich nicht machen. Mhm. So, und, du hast denn deine Freundin, eine feste Beziehung, seit 4 Jahren, ist eine lange Zeit, da warst du 16, genau. Jetzt 20. Ich gehe davon aus, dass deine Freundin das überhaupt nicht weiß. Nein, überhaupt nicht. Wie oft bist du denn dann in diesen Gay-Chats? Ja, also meistens an Wochenenden, wenn jetzt meine Freundin zum Beispiel ins Himmerich fährt. Wohin fährt? Ins Himmerich. Himmerich? Himmerich, ja. Ja. Ist das ein Ort oder was? Das ist eine Disco. Ach so, kenne ich ja nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo du wohnst. Also irgendwo in der Disco, okay. Ja, und halt, und ich dann sage, dass ich keine Lust habe, oder wenn sie halt mit ihren Mädels halt auf dem Weiberabend ist, oder jetzt wie Karneval, wenn ich einen Tag halt, sag ich jetzt mal, gesagt habe, dass ich zu müde bin, dann bin ich halt zu Hause geblieben, habe mich dann in unserem Computerraum, in so einem kleinen Raum mit Sessel, Fernseher für die Konsolen und so, und setze ich mich halt vom Computer, weil ich ja weiß, dass sie nicht da ist halt, und dann geht's rund. Ja. Wie viele Stunden machst du das so hintereinander? Hintereinander? Ah, nicht allzu lange. Ich bin auch ein ganz normaler Mann. So lange kann ich das nur noch nicht. Ja, keine Ahnung. Wie macht man das? 5 Minuten oder 3 Stunden? Ja, also ich sage jetzt mal, an Tagen, wo meine Freundin nicht da ist, sitze ich schon so meine 3 bis 4 Stunden. Ah ja, ja, das ist ja schon recht viel. Und dieses machst du jetzt wie lange? Ungefähr ein halbes Jahr. Ah ja, wie bist du also darauf gekommen? Und zwar durch meinen besten Freund. Ich habe den, also der Mischa, den habe ich von einem, ja, also etwas länger als einem halben Jahr. Er ist seine Freundin bei ihm ausgezogen. Und ich habe halt einen Haustürschlüssel, wenn irgendwas ist, wenn er in Urlaub ist oder was, mit Pflanzen gießen und so. Da haben wir uns halt immer mit abgesprochen. Und halt bin ich halt in die Wohnung rein. Ja. Weil ich eigentlich auch dachte, dass er weg ist mit Möbel und weiß nicht was, weil er auch eigentlich ausziehen wollte. Ja. Und bin ich reingekommen und habe ihn halt erwischt, wie er sich selber befriedigt hat. Auch vor einer Cam? Ja, ja, nicht vor einer Cam, sondern eigentlich mehr vom Fernseher. Also irgendwie. Ach so, der hat einfach ein Porno geguckt oder sowas. Ja. Ja. Und da habe ich eigentlich mir, ist mir das so aufgefallen, dass mich das eigentlich doch ziemlich antörnt. Ach so, das war der Reiz, der Ausgangsreiz. Genau. Aber da hat er wahrscheinlich auch ganz schnell aufgehört, als du reinkamst, ne, oder? Ja, schon, klar. Aber ein bisschen hast du noch gesehen, ein bisschen hat dich das angemacht. Ja, genau. Und ich habe auch halt mit ihm darüber geredet und er versteht das auch und er hält auch dicht. Also er sagt jetzt auch nichts. Ach so, der weiß das, dass du das machst jetzt? Er weiß das, ja. Also ja. Der Einzige, dem ich das jetzt erzählt habe. Macht der so Sachen auch? Er selber nicht mehr. Nee. Aber der kann das irgendwie ein bisschen verstehen und dem ist das wurscht und der hält den Mund. Ja, also er hält den Mund. Also ist ein bester Freund von mir und... Ja. Ja, das ist klar, das ist ein krasses, schon finde ich schon ein krasses Doppelleben, Marc. Ja. Also, das Schlimme. Ja, das Schlimme? Das Schlimme ist ja halt, dass meine Freundin auch halt bei mir wohnt. Mhm. Und wie jetzt habe ich jetzt halt nur die Gelegenheit, weil sie jetzt unten in der Wohnung bei meinen Eltern im Gästezimmer schläft, weil ich bin halt ein etwas lauter Schnarcher, das habe ich auch eben schon erzählt. Mhm. Und halt jetzt nach Karneval, wo das wieder anfängt, arbeiten. Dann kommt das ja nicht so gut, wenn man dann die ganze Nacht wach liegt. Und dann habe ich jetzt eben erst das mit dem Doppelleben gehört. Und ich hab mir sofort mein Handy gepackt und habe angerufen. Verstehe. Das heißt, du könntest gar nicht anrufen, wenn sie jetzt oben schlafen würde. Das ging gar nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Das wäre... Du bewegst dich natürlich da auf einer sehr riskanten Ebene. Ja, natürlich. Einmal kann das bei ihr rauskommen. Wie, ist sie auch so alt wie du ungefähr? Bitte? Ist sie auch ungefähr so alt wie du? Die ist vor 2 Monaten 18 geworden. Ach so, also noch jünger als du. Ja. Und das ist natürlich auch, da müssen wir gar nicht drum herum reden, das ist natürlich auch eine Form des Fremdgehens. Nicht so direkt, aber ich meine, wenn du da mit einem anderen Kerl, wenn auch nicht real, aber von Camp zu Camp dir einen runterholst, finde ich schon. Ja, es ist halt auch, ich will sie ja auch halt nicht verlieren. Das ist ja auch wichtig. Ja. Aber die würde natürlich wahrscheinlich dich rausschmeißen aus der Beziehung, wenn die das wüsste. Ja, natürlich. Wohin gehen denn deine Sehnsüchte? Wie soll das weitergehen? Willst du das jetzt die nächsten Jahre so weitermachen? Ja, nee, eigentlich nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich damit aufhören soll. Mhm. Das heißt, der Reiz ist immer wieder da und es juckt dir, dahin zu gehen, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, genau. Also an den PC zu gehen, meine ich. Mhm. Ja, genau. Also halt an dem PC und dann... Aber was ich nicht verstehe, Marc, wenn dich das so antörnt, jetzt ist ganz mal unter uns beiden Betschwestern, würde es dich denn nicht wirklich auch real interessieren, das mal mit einem Typ zu machen? Nee, also wirklich nicht. Also keinen schwulen Sex, aber dass ihr beide zusammen onaniert? Nee, auch nicht. Nee? Also ich finde das nur schön, irgendwie zu sehen. Mhm. Da jetzt keine Reize vor, selber da. Also, Marc, da ist jetzt guter Rat kompliziert. Ja. Weil ich nehm ernst, dass du sagst, ich mich interessiert das und ich will das gerne machen. Ist ja, wäre ja auch okay, wenn du nicht fest gebunden wärst, dann könntest du ja sowas machen, wie du willst. Aber das Problem sehe ich wirklich in der Beziehung. Das ist kein faires Verhalten deiner Freundin gegenüber. Wenn die das wüsste, wenn das so eine Beziehung wäre, dass du der sagen würdest, pass mal auf, das hat mit uns beiden nichts zu tun, ich habe da ab und zu mal Bock drauf, lass mich, dann wäre es auch okay. Aber ja, so ist es. Dann auch einsehen. Ja, klar, das ist natürlich, das machen auch nicht alle mit, das ist mir schon klar. So ist es ja schon auch ein Hintergehen. Ja, schon, nur ich wüsste jetzt selber nicht, wenn ich jetzt einfach damit aufhöre, dann juckt es mich irgendwie in den Finger. Dann sitze ich am PC, bin dann halt irgendwie woanders auf Internetseiten, weiß ich nicht wo. Mhm. Und dann auf einmal, dann kommt man doch wieder auf die Seite. Ja. Wenn du mit deiner Freundin schläfst, das ist gut nach wie vor? Das ist perfekt. Das ist perfekt. Da geht nichts drüber. Und dann denkst du nicht an die Jungs? Nee, gar nicht. Da habe ich meine Freundin. Ja. Da ist die Freundin dann Nummer 1. Ja. Ja. Ja, vielleicht, manche Sachen lösen sich ja irgendwie auch alleine auf. Vielleicht machst du das eine Weile. Kann auch sein, dass du es eine Weile machst und dann machst du es ja erst ein halbes Jahr. Kann ja sein, dass du nach einem halben Jahr denkst, okay, jetzt habe ich es gesehen, nun langt es mir auch. Vielleicht muss man das dann ja auch gar nicht an die ganz große Glocke hängen. Und wir wollen mal hoffen, dass sie nicht heimlich von unten in ihrem Zimmer jetzt Radio hört oder Fernsehen guckt. Nee, da ist kein Fernsehen, kein Radio. Denn die Stimme, die wird sie erkennen jetzt, da bin ich sicher. Das glaube ich wohl sehr, wenn ich dann mit dir hochgetrampelt komme. Ja, Marc, also, wie gesagt, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Dann musst du sehen, wie du dich da durch, durchbringst. Sauber ist es nicht, aber vielleicht ergibt sich und ergibt sich die ganze Sache da doch irgendwann von alleine. Ja, natürlich. Letztendlich schadest du natürlich keinem damit, aber wie gesagt, wenn du das von deiner Freundin erfahren würdest, dass sie sowas mit Männern macht oder mit Frauen macht, wärst du wahrscheinlich auch nicht erfreut. Ne? Ja, nicht erfreut, aber... Aber du wärst ja schon ein bisschen lockerer. Ja, ich meine... Wenn sie es mit Mädels machen würde, würdest du sagen, okay, ich guck mal zu, mach mal. Ja, das wäre auch nicht schlecht, aber... Ist mir schon klar, schlechtes Beispiel. Ja, klar. So, Marc, dann erhol dich und deine Stimme wieder gut. Ja, und danke ich mich. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschö. Und weiter geht's mit Sabine. Sabine ist 20, auch 20. Hallo, Sabine. Hallo, Domian. Sabine, Doppelleben im Internet. Ja, ganz genau. Wie ist es bei dir? Also ich bin sehr oft im Internet, über 12 Stunden am Tag. 12 Stunden am Tag? Ja, ich bin Computerfreak. Was heißt das? Also, dass ich einfach mich mit den Dingern gut auskenne. Ich fühle mich an Computern wohl. Was machst du denn dann 12 Stunden am Computer? Also meistens bin ich am Bloggen oder ich hänge in vielen Foren rum. Wir erklären mal noch, ich bin immer so ganz unsicher, weil manche Sachen sind manchen Leuten komplett klar, aber manchen wissen es noch nicht so genau. Was ist Bloggen? Erklär es mal kurz. Bloggen ist so eine Art Online-Tagebuch. Da schreibt man einfach, man kann das redaktioneller machen, wie eine Zeitung, dass man zu einem gewissen Thema schreibt. Ja. Oder auch ein privates Tagebuch schreiben. Ich schreibe da eher Sachthemen rein. Also schreibst du deine Meinung zum, weiß ich jetzt, zu politischen Sachen auch? Zum digitalen Leben. Zum digitalen. Internetkultur. Ach so, sowas schreibst du da rein und das können dann alle Leute angucken, die die Seite anklicken. Und andere die wissen dann. Andere Nerds wie ich. Bitte? Andere Nerds wie ich. Ja, und dann wissen halt alle, wie du darüber denkst. Ganz genau. Mhm. Ja. Außerdem bin ich viel im Internetchats unterwegs. Ja. Hab da meine Clique, meine Leute, fühle mich sehr wohl. Ja. Also, hab dadurch auch meinen Freund kennengelernt. Ach so. Da gibt es dann eine Verknüpfung zum Realleben. Das gibt es. Also wir sind halt möglichst oft meistens bei uns zu Hause am Rechner. Aber man trifft sich manchmal auch real, weil man fühlt sich dann untereinander wohler, weil was bei uns allen so ist, bei mir genauso, ist eine gewisse Sozialphobie. Ach so. Das ist ein Klischee, aber das ist sehr oft wahr. Also, das ist alles kompliziert, finde ich. Da trifft sich eine Clique im Chat. Ja, wir haben unsere eigenen verschiedenen Kanäle. Okay, ihr sprecht in diesen Chats nicht miteinander, sondern ihr tippt. Wir tippen miteinander, genau. Wie mühsam, wenn da 5 Leute sind, immer irgendwas da reinzutippen. Ach, das geht. Also ich kann 12-Finger-System. Ja, aber gut, du hast es gerade selbst erklärt. Ihr habt Sozialphobien. Da würde ich jetzt als so mit gesundem Menschenverstand würde ich denken, Mensch, komm, wir verabreden uns in der Kneipe und wir sitzen am Tisch und haben Spaß. Das machen wir manchmal auch. Das macht ihr manchmal. Das heißt, manchmal so einmal im Monat vielleicht dann. Die bei mir aus der Nähe kommen, da trifft man sich manchmal und trinkt ein Bierchen und quatscht. Aber es passiert auch, dass wir da unsere Laptops dabei haben und gucken, was die anderen im Chat machen. Das ist ja verrückt. Das heißt, ihr trefft euch real und chattet nebenher noch? Ja, so zwischendurch gehen wir den anderen durch, was gerade passiert. Ist das normal noch? Für uns ist das normal. Ja. Empfindest du dein Leben auch als normal? Also ich empfinde mein Leben jetzt nicht das, was der Normalbürger macht, aber ich fühle mich wohl. Ja. Und das Einzige ist vielleicht diese Sozialphobie, wo ich vielleicht was gegen machen will. Das ist so eine Art von Klaustrophobie, kann ich das beschreiben. Ja. Vor allem, wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln sind, die Leute am Lärm sind, dass man da geräuschempfindlich ist, berührungsempfindlich und so weiter. Und dann kann es sein, dass man Panikattacken bekommt. Okay, das ist natürlich schon bedenklich. Und der Ansatz, der Anfang, oder es ist der Anfang einer Erkrankung oder es ist schon die Erkrankung ist schon da. Ja, ich würde sagen, das ist eine Sache, entweder man reitet sich weiter rein oder man lässt sich behandeln. Reitest du dich durch dieses seltsame Leben weiter rein? Sagen wir mal so, es tut mir eigentlich gut, dass ich da Freunde habe, mit denen man sich real treffen kann. Ist es eine Flucht? Man vertraut, die dieselben Interesse haben, dieselben Hobbys und dieselben teilweise auch dieselben kranken Scheiß, wie man selbst mag. Mhm. Aber ist es nicht auch eine Form von Flucht? Ich meine, ich würde sagen, jetzt im Gegenteil zu denen, die vielleicht so auf World of Warcraft oder Second Life, wie die andere Dame da geredet hat, empfinde ich uns, wir sind noch interaktiver. Mhm. Und da die Realtreffen auch stattfinden, ist es, würde ich sagen, so ein bisschen realer noch. Ja. Ich bin da ganz erstaunt überhaupt, dass du dann, wo du so Internet, also chatmäßig vernetzt bist, dass du dann auch Fernsehen oder Radio guckst und hörst. Ja, das läuft nicht. Also, ja, wenn man so lange im Internet ist, 12 Stunden am Tag, sagst du, bist du 12 Stunden, was machst du denn sonst so in deinem Leben? Hast du einen Job noch? Also ich habe gerade Gymnasium fertig. Abitur hast du? Ja, auch nicht schlecht. Glückwunsch. Ja, aber ich fange jetzt ein Informatikstudium an. Ach ja, das ist natürlich perfekt dann für dich. Ja, natürlich, das ist auch, weil da weiß ich auch, da bin ich unter meinesgleichen. Da sind auch ein paar Freunde von mir, die damit anfangen. Dann wirst du so ein richtiger Computerfreak. Genau. Aber so eine richtige, so eine ganz, ganz... Ja, ich bin so jemand, der schon damit groß geworden ist. Ich war damals, also als sehr junges Mädchen, damals gab es Zeiten mit Mailboxen, hießen die. Mhm. Da hat man sich noch mit dem Modem eingewählt auf so einen Server, da es noch kein Internet in meiner Gegend gab. Mhm. Wie lebst du? Wo lebst du? Noch bei deinen Eltern? Oder? Ich lebe bei meinen Eltern. Ich habe den Keller ausbauen lassen. Ja. Achso, dann sitzt du da im Keller deiner Eltern und machst 12 Stunden. Meine Schwester kam gerade rein. Achso. Wollte mich gerade ablenken. Ich habe sie wieder rausgeschickt. Das ist ja schon ein bisschen spooky. Du sitzt 12 Stunden im Keller und chattest, aber nun gut, du hast es mir erklärt. Ich mag meinen Keller, das ist nicht so hell. Ja. Ich bin auch so, manchmal ist man einfach auch lichtempfindlicher. Ja. Und da reicht einfach der Schein von meinem Monitor aus. So, jetzt hast du mir gerade gesagt, beiläufig, dass du deinen Freund auch so kennengelernt hast. Ja. Und der ist auch noch heute dein Freund. Ja, natürlich. Ja. Und ist das auch dann auch so ein Computerfreak? Ja, allerdings. Allerdings. Den habe ich ja da über unser Netzwerk kennengelernt. Wie oft seht ihr euch real in der Welt? Also da wir in verschiedenen Städten wohnen, circa 200 Kilometer voneinander entfernt, oh, das sind uns ein bis zweimal im Monat. Und wenn ihr euch dann seht, ist denn dann mal, kann dann der Computer mal ausgestellt werden? Dann geht das. Dann geht das? Ja, weil das ist ja gut, ein bisschen was anderes. Ne? Dann bin ich beruhigt. Das geht dann. Also Sex macht auch noch Spaß. Natürlich. Realer Sex macht Spaß. Ganz normaler Sex. Oder machst du auch, was wir gerade gehört haben, so Cybersex-Geschichten? Also oder? Bei mir eher nicht, aber wir schauen uns gern, also in unseren Foren, da gibt's halt Bereiche, in denen halt gern solche Bilder gezeigt werden, aber mehr im satirischen Sinne. Und so. Da wird manchmal, das ist eine ganz eigene Sache, würde zu lange dauern, das zu erklären. Ist aber nicht primär dein Interesse? Also ich finde das auch sehr lustig. Auch sehr... Sowas einfach mal anzugucken, was die Leute für kranke Ideen haben. Ja. Und bei uns geht es einfach auch darum, gerade in den Foren, so das gesamte Spektrum des Menschseins kennenzulernen. Also das ist von niedlichen, lustigen Sachen. Mhm. Wir haben so lustige Bilder von Katzen, tauschen wir gerne aus. Mhm. Oder auch so etwas extremere Sachen, so pornografisch. Sowas. Mhm. Ja, wird bei uns alles gesehen, mich schockt nichts mehr. Das glaube ich. Also ich glaube sogar wirklich heute auch jüngere Leute, gut, du bist ja sehr jung noch, durch das Internet überhaupt, dass man alles quasi gesehen hat schon. Ja, das ist auch sehr wichtig. Also ich sag mal, einerseits mag man sagen, es gibt gewisse Probleme durch Kinderpornografie oder sowas, aber allgemein bin ich für die allgemeine Informations- und Meinungsfreiheit. Ja, wobei ich da manchmal auch erschrocken bin, wenn ich mir solche Sachen auch angucke, was alles im Internet zu sehen ist, auch an schrecklichen Unfällen, Verstümmelungen, dann denke ich... gucken wir uns alles an. Warum muss man das veröffentlichen und warum muss man das ansehen? Also ich sag mal, das ist ja genau dasselbe wie Gaffer auf der Autobahn. Bist du eine Gafferin? Das mache ich nicht im realen Leben, weiß ich, dass sowas den Verkehr behindert und unsozial ist, während wenn man am Rechner sitzt, tut man keinen dadurch weh. Kannst du erklären für dich, warum du Gafferin im Netz bist, was dich fasziniert an solchen... Irgendwo ist so eine Konträrfaszination da. Das heißt? Also ich bin jetzt so nicht so extrem wie manch andere, aber man guckt sich das trotzdem mal an. Weil? Das ist einfach dieses Gefühl, irgendwas wiedersehen zu müssen, Informationen, Wissen über die Menschheit, was Menschen so tun und nicht tun, obwohl ich mehr so jemand bin, der mehr so auf der witzigen Schiene ist. Mhm. die Clique, von der du gesprochen hast, mit denen du da in Kontakt bist, sind die so in deinem Alter oder sind da auch Ältere bei? Es ist durchmischt, von 13 bis Mitte 40 ist alles dabei. Aber dann hört es auch auf, ne? Noch älter wahrscheinlich nicht mehr. Eher nicht so. Das sind da eher Leute, die jetzt dann ja wahrscheinlich nicht ganz so technikaffin sind. Verstehe. Was sagen deine Eltern dazu, dass du da auch ein recht eher extremes, ungewöhnliches Leben führst? Na, die haben sich dran gewöhnt. Ja. Und die wissen, dass ich halt sehr gut bin mit dem, was ich mache. Und die wissen, dass man damit Geld verdienen kann. Ah ja, da sind die beruhigt. Dann sind die beruhigt. Und du planst dein Studium und damit wirst du unter Umständen vielleicht da sogar wirklich sehr viel Geld verdienen können, ja, wenn du gut bist in dem Bereich. Was mir so ein bisschen Sorge macht, ist noch diese Sozialphobie, die musst du im Auge behalten. Ganz genau. Aber wirklich. Aber wenn du dann irgendwann in eine reale Universität gehst mit Menschen, dann wird sich das vielleicht das geht schon wieder ergeben, ja. Ja, also ich sag mal, man kann ja trotzdem seinen Spaß haben und ein paar Leute trollen oder sowas, also daher geht's. Sabine, interessant, ja, mit dir gesprochen zu haben. Einblick sicher für viele in eine ganz andere Welt, aber ja, interessant. Und ja, wünsche dir viel Erfolg und alles Gute. Ja, danke. Und grüß die Clique von mir. Und über 9000 Grüße an meine Leute. Das ist rübergegangen jetzt. Tschüss. Jo. Danke. Dennis, 19 Jahre alt. Hallo Dennis. Hallo. Hallo. Ja, ja. Doppelleben im Internet. Genau, ich rufe an, mein Doppelleben im Internet ist, ich bin SMS-Chatter. Du bist SMS-Chatter. Genau. Das stelle ich mir ja noch viel mühsamer vor, als vor einer Tastatur zu sitzen. Du sitzt da mit deinem Daumen und chattest wie wahnsinnig in SMS-Chaträumen. Nee, läuft übers Internet. Das heißt, ich gehe so mit dem Computer auf ein System ein und beantworte dann SMS von Kunden, die dann natürlich vom Handy aus texten und wo die 1,99 € die SMS für zahlen. Ah, Moment. Von Kunden? Was für Kunden? Genau, das sind verschiedene Kontaktmärkte, im Videotext, auf verschiedenen Internetseiten, wo den Kunden vorgegaukelt wird, sie würden mit echten Personen in Kontakt treten können. Ja. Und geht's da um Sex? Unter anderem auch. Es geht von Flirt an über Sex, die krassesten Sex-Stories. Und was bist du, also was für eine Person gibst du dich aus? Als die Person, die gewünscht wird. Das heißt, der Kunde sucht das und das und das und genau das bin ich dann auch. Achso, ich suche mir gerade jetzt eine, sagen wir mal, 31-jährige Blondine mit dicken... Genau. Dann bist du das. Genau. Und dann könnte ich mit dir, der du dann eine Blondine bist, einen Sex-Chat führen. Richtig, genau. Könnte ich auch andere Sachen mit dir und mich unterhalten? Über, weiß ich, Baumärkte oder so? Du kannst dich mit mir über das Wetter unterhalten. Ziel ist natürlich, den Kunden so weit wie es geht zu halten, so viele SMS wie möglich rauszuziehen. Damit verdienen die Betreiber Geld und damit verdiene dann ich letztendlich auch ein bisschen Geld. Wie ist die prozentuale Aufgliederung? Wie viel bekommst du? Wie viel bekommt der Betreiber? Ich bekomme einen Bruchteil. Das läuft der Betreiber, steckt sich das meiste ein. Dann gibt es Agenturen, bei denen wir SMS-Chatter halt angestellt sind. Ja. Und ich sag mal, die Kunden zahlen 1,99 € die SMS und für die einzelnen Chatter bleibt zwischen 7 und 12 Cent die SMS. Also das ist auch ist nicht viel. Erfolgsabhängig und... Also ist das so ein bisschen wie so eine Telefonsexline, ne? Genau, kann man sich das vorstellen. Du sitzt, das machst du dann von zu Hause aus? Du bist ja so geschaltet? Genau, richtig. Mhm. Also man wählt sich halt auf verschiedenen Plattformen einem Internet, hat dann Zugangsdaten von den verschiedenen Agenturen und... Ah ja. Und für dich ist das ein reiner Job? Für mich ist das ein reiner Job. Also ja, das hat nichts mit Abhängigkeiten und Sucht und sowas zu tun? Nee, für mich ist es ein reiner Job. Also ich habe natürlich noch einen normalen Job, aber wenn ich dann abends nach Hause komme... Verdienst du ja ein bisschen was nebenher. Genau, richtig. Was machst du im normalen Leben? Ich arbeite bei einer Tageszeitung im Vertrieb. Ah ja. Mhm. Und wenn ich fragen darf, wie viel kommt da so im Monat rum? Maximal 300 Euro. Also von diesem Nebenjob meine ich? Genau, richtig. Und wie viele Stunden pro Tag oder Abend hängst du dann da dran? Je nach Lust und Laune. Ich sag mal so zwischen 4 und 6 Stunden am Tag oder halt in der Nacht. Ist ja schon viel, ne? Natürlich. Und dafür ist natürlich auch ziemlich wenig Geld. Ja klar, bei den Centbeträgen, da hast du natürlich recht. Nervt das nicht? Ist das nicht öde, immer so komische Sachen da zu schreiben? Na klar, ich sag mal, ich mach's auch nicht aus Spaß an der Freude. Ich bin aufs Geld angewiesen und ist anstrengend. Ist nicht so larifari, wie man sich's vorstellt. Ja. Dennis, die Sendung ist gleich rum, aber schön, dass wir noch haben sprechen können. Ja, das ist natürlich auch ganz klar auch noch ein anderes und auch eine Art von Doppelleben im Internet, aber für dich ist es ein reiner Job und ohne Probleme für dich verbunden. Und wer das macht, der macht es freiwillig und weiß, dass er Geld bezahlen muss. Genau, richtig. Ne? Es ist keine Abzocke, sondern die wissen das. So sehe ich das auch. Dann sind sie selbst schuld, wenn sie das machen. Genau. Ja. Dennis, alles Gute wünsche ich dir. Wir müssen Schluss machen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Alles Gute dir auch. Ciao. Danke. In der Technik heute Nacht Thomas Widdig. Das war unser Thema Doppelleben im Internet. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer offenen und freien Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen, kostenfrei unter unserer Nummer 0800 220 5050. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.